Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus Psalm 147, Vers 5 bis 6. Unser Herr ist groß und seine Macht ist gewaltig. Seine Erkenntnis übersteigt alles, was wir begreifen können. Der Herr hilft den Demütigen, die Gottlosen aber wirft er zu Boden. Gott segne dieses Wort. Gottes Allmacht mit uns. In diesem Bibeltext hier, diesem Bibelabschnitt aus dem Psalm 147, lernen wir alles über Gottes Allmacht und besonders Gottes Allmacht mit uns. Und es kommt hier darauf zu verstehen, dass der Psalmschreiber hier anerkennt, wie groß und mächtig unser Herrgott doch ist. Ja, unser Herr Jesus Christus ist absolut allmächtig und groß und gewaltig. Und seine Erkenntnisse übersteigen ihm alles, was wir begreifen können. Also Gott, Jesus Christus, sieht alles. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und wir können das nicht. Und nur er kann das, unser Jesus Christus. Und wir, die wir uns als Jesus Christus unterordnen, verstehen, worauf es ankommt, hier eben, dass wir uns in Demut als reuige Sünder Jesus Christus unterordnen und in unserer persönlichen Beziehung mit ihm wachsen. Und er hilft uns eben, wie in unserer Demut, diese in den verschiedensten Situationen und Lebenslagen. Und die Einladung ist eben zu verstehen, dass eben alles von und durch Jesus Christus kommt. Auch unser eigener Glauben, also das nimmt das doch mal zu Herzen, sogar unser eigener Glauben kommt von unserem Jesus Christus. Das ist das, was die Bibel uns lehrt. Und wir kommen also, wir, die wir uns also in Demut und Reue, also wir wenden uns von der Sünde ab, als reuige Sünder zu Christus kommen, erkennen unsere eigene Schwäche und erkennen gleichwohl Gottes Allmacht. Aber vor allem erkennen wir, dass Jesus Christus für uns ist. Also der Gott, der Schöpfer des Universums, der einzige Gott, der allmächtige Gott, ist mit uns. Und das ist unsere Einladung, zu Jesus Christus zu kommen, in Demut und Bescheidenheit. Und dann beginnt Jesus Christus durch den Heiligen Geist in und unsere Herzen die Beziehung, unsere Beziehung mit ihm zu pflegen und zu wachsen. Und alles, was wir tun müssen oder tun brauchen, ist nur uns daran zu erinnern, wer Jesus Christus ist. Es geht nur um Jesus Christus. Und wir haben unsere Identität in Jesus Christus. Und es geht nicht um gute Taten, dass Gott uns dann irgendwie liebt oder dass wir dann auf Ewigkeit erlöst werden durch gute Taten außerhalb von Jesus Christus. Ohne Jesus passiert das nicht. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und wir, ja, in unserer Bescheidenheit hilft uns Jesus dann auch in der Bibel tagtäglich mehr und mehr zu verstehen, was wir lesen im Alten Testament, im Neuen Testament. Und dann eben dadurch in unserer persönlichen Beziehung mit ihm zu wachsen. Das braucht manchmal ein bisschen Zeit. Ja, das geht nicht so schnell, aber das ist auch okay. Denn Jesus Christus hat für jeden Menschen einen ganz bestimmten Plan und einen ganz bestimmten Zeitrahmen. Für jeden Menschen persönlich. Und das ist so und das muss auch so sein, wenn ihr mal drüber nachdenkt. Denn wir kommen ja alle, egal wer wir sind, von ganz verschiedenen Situationen und unsere Vergangenheit ist sehr, sehr unterschiedlich. Die Einflüsse, die wir hatten, ob das nun Familie waren oder Freunde, Bekannte oder wie auch immer, vielleicht Menschen, die jetzt gar nicht mehr Teil unseres Lebens sind, warum auch immer. Wir müssen aber verstehen, dass egal woher wir kommen, darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass wir uns Christus zuwenden, uns erinnern, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Dass er gestorben ist, ja, als wer er ist, also Gott im Fleische und als Menschensohn, Gottes Mensch geworden, am Kreuz gestorben ist und für unsere Sünden gestorben ist, ein für alle Mal. Und Sünde, Tod und Teufel und das alles Böse am Kreuz besiegt hat, dann wieder auferstanden ist, durch den Heiligen Geist wieder auferstanden ist und eben dann in den Himmel gefahren ist und dann auch uns den Heiligen Geist geschickt hat und in und durch uns wirkt. Und das ist Gottes Allmacht mit uns, das sind all diese Geschenke, die frei zugänglich sind für uns als Menschen. Alles, was wir brauchen und tun müssen, ist als reuige Sünder, bescheiden, als reuige Sünder uns Christus unterzuordnen und zu ihm zu kommen. Und das ist eben Gottes Gnade, Gottes Allmacht und Gottes Liebe für uns Menschen. Gott liebt uns und unser Jesus Christus liebt uns. Und das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, wenn es auch vielleicht kein anderer Mensch ist, der uns liebt oder wir alleine sind oder wir uns alleine fühlen. Wir können auch von vielen Menschen umgeben sein, aber wir können uns auch alleine fühlen, trotzdem. Mit Christus sind wir nie allein. Und das ist auch ein Teil seiner Allmacht. Da spricht er uns ins Herz durch sein Wort. Also geht in die Bibel rein. Das ist Gottes Wort und Gottes Versprechen. Jesus Christus ist das Wort. Lest mal durch, geht mal rein. Lest das erste Kapitel mal durch im Johannesevangelium, Kapitel 1. Ja, am Anfang war das Wort. Und lest das mal selber durch und schaut mal, wie das in eure Herzen spricht. Und dazu ermutige ich euch. Lieber Jesus, wir danken dir, dass du in deiner Allmacht mit uns bist, als Gott im Fleisch, unser Jesus Christus, und uns hilfst in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Alles, was du möchtest, dein Wunsch ist, dass wir bescheiden sind. Hilf uns, bescheiden zu sein und auch mehr bescheiden zu sein. Das können wir in einer Kraft nicht tun. Es gibt keinen anderen Weg, dass du uns hilfst, uns vom Stolz, den Stolz von uns wegzunehmen, von unseren Herzen und bescheiden zu sein in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Dafür beten wir und wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.